Und dann hast du ganz am Anfang etwas über Flyer und die Aufkleber gesagt. Was stand auf diesen Flyern und Aufklebern? Nein, diese Aktion ist nur geplant. Sie hat es noch nicht gegeben. Das wollen sie machen. Aber dieses Plakat hier über die Agenda 21, das wird in der Stadt aufgehängt.